5000 deutsche Pilger erlebten zu Pfingsten 1934 die Heiligsprechung des Kapuzinerbruders Konrad von Pachtsam in der Peterskirche in Rom. Nachdem Papst Pius XI. Die feierliche Formel der Heiligsprechung verkündet hatte, stimmte er das Te Deum an. Die Gedanken der deutschen Pilger aber flogen in ihre Heimat, deren Schoß den neuen Heiligen der katholischen Kirche geborgen hatte. Wie ein Wunder, dünkte sie, dass der demütige Kapuzinerbruder von Altötting, dessen ganzes Leben dienen und dulden war, 40 Jahre nach seinem Tod zur Ehre der Altäre erhoben war. Und wie die Glocken von St. Peter, so verkündete der Mund des Predigers den Ruhm Konrads. Unter den vielen Heiligen, die das Vergangene stark bewegte und an Erschütterungen reiche Jahrhundert für alle Zeit ruhmreich machen, tritt uns aus den bayerischen Landen der heilige Kapuzinerpförtner Konrad von Pachtsam entgegen. Er stammt aus dem fruchtbaren Tal der Rott, eines Flüsschens, das seine Wasser denen des Inns anvertraut, damit er sie in das breite Strombett der Donau ergieße. Wasser und Gestade hatten kurz vor Konrads Geburt wiedergehallt vom Tosen und Wüten des napoleonischen Orkans, der durch Europas Lande Throne und Reiche stürzte und baute, bis er sich selber zuletzt im Ozean verlor. Dieser Wirrwarr von Krieg und geistigen Umwälzungen lockerte in zahlreichen Familien guten Brauch und heilige Sitte. Doch nicht bei den Eltern unseres Heiligen, Bartholomäus und Gertrud Birndorfer. Sie blieben im Glauben der Väter, im christlichen Lebenswandel unerschütterlich fest. Im Dorfe Pachtsam lebte auch der Bauer Andreas Hasper. Er sagte im Passauer Seligsprechungsprozess über den Ruf der Familie Birndorfer aus. In der Familie Birndorfer ist selbe anständig und religiös runtergegangen. Von Michele bis Ostern hat man auf ihren Hof, dem Venushof, jeden Samstag ein Rosenkranzbett. Und regelmäßig ist auf die Nacht der Engel des Herrn auf die Knie bett worden. Grobe, unanständige Ehehalten sind in der Familie nicht tut worden. Und keiner von den Brüdern von Hans Birndorfer hat einen Soldaten gemacht. Und der Hans auch nicht. Und wenn im Winter Fremde auf den Venushof gekommen sind, oder Handwerksburschen, oder arme Leute, haben sie übernachten dürfen. Und gar nie hat Hans, sein Vater, die Not von anderen ausgenutzt. Also, die sage da jetzt, Venusbauer. Jetzt ist deine Zeit gekommen. So, meinst du? Meine Zeit? Ja, jetzt kannst du die Schulden freimachen. Jetzt, in der Hungersnot, wo wir zwei Jahre nacheinander Missernten gehabt haben. Jetzt ist ein Bauern seine Sache rar. Jetzt wägst du deine Ochsen mit Gold auf, du. An die Ochsen ist eh nicht mehr viel Fleisch drum. Verkaufst das in Stadtnei, aus, rauf, verdernst das. Bayerin, geh mal her. Red ihm halt zu. Es ist doch nicht zwei am Schaden. Nein, da red ich ihm nicht rein. Sünden da die mir fürchten. Andere fürchten sie weniger. Und besonders die nicht, die wo es Geld haben. Ja, was meinst denn du, was die im letzten Krieg verdient haben, da in der Stadt drin, hä? Die einen haben Uniformen geliefert, die anderen Schießpulver und noch die anderen Fourage. So viel Krieg kann es gar nicht geben, dass die nicht zu viel wird. Und wenn die jetzt ihren Geizsack ein bisschen lupfen, da brauchst du dir gar keine Sünden fürchten. Auf so ein Geld ist der Fluch und ich will nichts davon. Geld ist Geld und das andere kümmern wir nicht. Hätte ich auch viel zu tun. So, so. Du lass dich wohl einmal mit deinem Geld begraben, was? Da ist noch weit hin. Mhm. Wie wenn's du wissen darfst, was morgen kommt. Ich denk bloß an heut. Und heut machen wir zwei das Geschäft miteinander. Mir zwar nicht, dass das weißt. Gewinus, Bauer, du bist ein vernünftiger Mann. Mhm, jawohl. Und drum weiß ich, was ich jetzt da hab in einer solchen Notzeit. Vergeht's gut für die Suppen, Bäuerin. Sing's gut. Wer ist denn das? Schau das einmal an, das alte Weiberl. Auf der Straße ist zusammengebrochen vor lauter Hunger. Da haben wir's rein in unser Haus. Du wirst noch mal ein Spital zusammenkriegen. Das geht dir gar nicht so, Schmuser. Ich weiß schon, was ich jetzt da hab. Also von mir aus. Von mir aus. Aber das sag ich dir, du. Komm nicht zu mir, wenn du was brauchst. Zu dir? Zu dir komm ich nie. Ich geh zum Herrgott, wenn ich was Not hab. Auf den musst du verlassen, ja. Verlass dich nur drauf. Hast du einen Zweifel? Ich würde noch gern mehr sagen, aber... Ja, spar das lieber. Sonst schmeiß ich den aus. Verstehst? Minus Bauer, du, das wirst noch mal bereien. Geh, sag ich! Den Jargon, wie an der behandeln wird, wo man so gut mit ihm meint. So ein Hagebuchener Hagstuck. So ein Hagebuchener. Du hättest vielleicht schon ein bisschen freundlicher sein sollen zu ihm, gell? Oh mein Schau, Frau, man kann nicht zu alle Leib freundlich sein. Einmal sind die Handler schon ausgejagt worden zum Tempe. Zum Tempe, Mo. Wir haben vielleicht bloß einen Bauernhof. Aber euer Hof ist ein Platz, wo viel Gutes geschieht. So ein Platz ist gesenkt, ihr Gotteshaus. Okay. Ja, geht ja. Zu, Mutterl. Ich war zu Grund gegangen ohne euch. Ich weiß. Und passt auf, was ich euch jetzt sage. Seit 14 Tagen steht die Sonne wie eine Sichel am Himmel. Viele sagen, das bedeutet das Weltende und die schlechte Menschheit soll niedergemacht werden. Um Gottes Willen. Ja, was du nicht sagst. Gell, du denkst an deine Kinder, Bäuerin. Ja, freilich. Denk an das, was du jetzt tragst. Wenn du das auf die Welt bringst, bist du die glücklichste Mutter, weit und breit. Ja, Venus, Bäuerin. Dein Kind wird einmal die Sünden mahnen. Drum hängt die Sonne jetzt wie eine Sichel am Himmel. Am 22. Dezember 1818 kam das Kind zur Welt. Es war ein Knabe. Und die Prophezeiung der alten Frau sollte sich an dem Knaben erfüllen. In der Taufe erhielt er den Namen Johannes Evangelist. Ein geheimnisvoller Hinweis darauf, dass auch er wie der Lieblingsjünger an Jesu Brust die Wonne göttlicher Liebe verkosten würde. Fast jeden Morgen sah ihn die Kirche von Weng, wo er auch Schule und Lehrer für den ersten Unterricht fand. Ihn sahen die Altäre von St. Wolfgang, von Griesbach und Birnbach, und wenn er auf möglichst einsamem Wege heimkehrte, blickte von einer kleinen Kapelle das Bild der Mutter Gottes von Altötting lächelnd auf ihn hernieder. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Johannes strebte von zartester Jugend an zum Himmel. Dorthin ging sein ganzes Denken und Lieben. Was nützt das Leben, wenn es nicht zum Himmel geht? Für Johannes war die Erde bereits ohne Trost. Sie wurde ihm ein Tal der Tränen, als ihm mit 14 Jahren der Tod die Mutter entriss. Eine Frau ohne Gleichen, die Gott ihm als weise, erfahrene, wachsame und erleuchtete Wegweiserin gegeben. 2 Jahre darauf musste er schauen, wie neben ihrem Grab das des teuren Vaters sich auftat. Er weinte. Härter als seine Geschwister spürte Johannes, der Jüngste von allen, als Weise die Verlassenheit. Der Verwaiste wusste sich und sein Unglück zu meistern. Er pochte bei seinen Brüdern nicht auf Gleichberechtigung. Vielmehr machte er sich bei der täglichen Arbeit zu ihrem diensteifrigen Untertan. In demselben Dorf wie Johannes Birndorfer lebte der Bauer Johannes Niedermeier. Er sagte später vor den bischöflichen Richtern in Passau aus: Nach der Arbeit ist der Hans aber niedergeniert zum Beten. Wenn er einen Fluch erkehrt hat, sind ihm die Tränen gekommen. Bei der Arbeit selber hat er auch betet. Und geredet hat er gar nicht viel. Der Hans hätte einen Hof übernehmen sollen, aber er hat nicht wollen. Der war schon längst ganz überirdisch. Das Dorf Pachtsam gehört zum Bezirksamt Griesbach. Die Menschen dort stehen mit beiden Füßen im Leben und auch der Notar von Griesbach, ein lebenslustiger Mann, schätzte die Freuden dieser Welt. So, und was gibt's dann heute zum Essen, Regina? Die Lieblingsspeise vom Herrn Notar, ein Bratensgeckerl. Ah, darum riecht's so gut. Also dann, deck mir schnell auf, Regina. Ja, aufdeckt ist schon längst, aber es sitzt ja noch einer draußen im Wartezimmer. Dann rein damit, dass wir zum Essen kommen. Ein ganz gespaßiger ist das. Der schaut dann gar nicht an. Aha. Das tut natürlich der Regina weh. Ich will mir nichts einbeuten, Herr Notar. Aber die meisten Kundschaften vom Herrn Notar, die kommen wegen mir. So. So, was du nicht sagst. Ich meine natürlich die Mannsbilder, nicht? Da habe ich nur an jeden gefallen. Wir auch. Wir auch. Wenn er so eine fesche Figur hat. Okay, Herr Notar. Und so ein bildsaubers Gesichtel wie du, Regina. Also ich glaube, wir zwei heiraten noch einmal, ja? Da stehe ich gar nicht drauf, oh Herr Notar. Da habe ich ganz andere Angebote. Schade, und ich hätte mich schon so gefreut. Sie sind einer, Herr Notar. Oh, freilich bin ich einer. Aber was ich sagen wollte, und der da draußen, der den anschaut, wer ist das? Ich wollte mit ihm reden anfangen und habe mich hingesetzt zu ihm, dass er mir was erzählt über seine Gemeinde, nicht? Wissen Sie, was der gesagt hat zu mir? Ja, was denn? Beten wir den Rosenkranz. Das ist gescheiter als die Leute ausrichten. Also das kann nur der Birndorfer Hans sein, aus Partsam. Von dem ist er bekannt, dass er kein Frauenzimmer anschaut und dass er jede Woche mal von Partsam in die Wallfahrtskirche nach Eigen geht zum Kommunizieren. Das sind ja 5 Stunden Weg. Ah ja, in der Früh um 1 soll er weggehen, okay. Dass er um 6 drüben ist. Und dann geht er wieder 5 Stunden mit nüchternem Magen zurück. Du liebe Zeit. Ah ja. Solchen läuft natürlich nichts Wasser im Mund zusammen, wie der Braten das Göckerl riecht oder so ein zartes Händerl neben sich sitzen hat. Geh, Herr Notar. Wie die Regina vom Notar. Sie können's auslachen, lass ich mich fein nicht. Ich will dich doch nicht auslachen, Regina. Aber führ mal den Birndorfer rein. Das nimmt jetzt lang da bis zum Guckerl. So, jetzt verbrenne ich's extra. Untersteh dich. Bitte schön, komm's rein. Grüß Gott, Herr Notar. Grüß Gott. Na, und welchen Schmerz haben wir denn? Herr Notar, ich bin vom Venushof in Partsheim. Habe ich mir schon gedacht, der Birndorfer Hans. Kennen Sie mich? Ja, von Partsheim nach Griesbach ist ja nicht weit. Und was die Leute so erzählen, trifft ja alles auf Sie zu, nicht? Ja, Herr Notar, ich muss Ihnen erklären. Ich gehe ins Kloster. Was? Ins Kloster? So die Kapuziner nach Altötting. Ja, und Ihr Bauernhof? Der Venushof ist doch einer von den schönsten in der Gemeinde Weng. Über 100 Tagwerk, was? Ja, 125. Ein schönes Pferd und ein Haufen Kühe? Nein, Pferd und 220 Kühe haben wir. Aber geh, also da geht man doch nicht ins Kloster. Ich hab mir's gut überlegt, Herr Notar. 9 Jahre lang. Aber jetzt weiß ich, was ich zu tun hab. Mein Beichtvater, der hochwürdige Herr Benefiziat Dullinger von Aing, hat mir die Aufnahme verschafft im Kapuzinerorden. So, so, so. Ja, ja, aber was hat denn das mit mir zu tun? Ich komme wegen dem Hof. Ich verzichte auf meinen Anteil. Ach, zugunsten von den anderen Geschwistern? Nein, das wollen die nicht. Sie zahlen mich aus. Ja, was tut denn ein Kapuziner mit dem Geld? Ich verschenke mein Geld, Herr Notar. Ein Teil kriegen unsere Dorfarmen. Oh, die werden nichts dagegen haben. Und mit dem anderen soll der Friedhof in Weng vergrößert werden. Aha, ja, und das wollen Sie also notarisch festgelegt haben? Ja, wenn Sie so gut sind, Herr Notar. Da brauche ich nur die näheren Angaben. Wann sind Sie geboren? Am 22. Dezember 1818. Also dann sind Sie jetzt genau 31 Jahre alt. Ja, sagen Sie, und da wollen Sie sich lebendig begraben? Wieso, Herr Notar? In solch einem Alter, da reißt man durch Bäume aus, da gehört einem durch die ganze Welt. Aber bitte, ich möchte mich nicht einmischen in Ihre Angelegenheiten, Herr Birndorfer. Aber wissen Sie, ein junger Bauer vom Rottal hat noch keinen Grund zum Trübsalblasen. Und der sollte jetzt auf alles verzichten, auf jede Lust und auf jeden Besitz. Also das hat's doch noch nie gegeben, dass so einer zu mir gekommen ist und gesagt hat, er verschenkt alles. Und das möchte er notarisch haben. Wissen Sie, was das heißt? In einem einzigen Augenblick werden Sie zum Bettler, dem gar nichts mehr gehört, der auf die Gnade und die Barmherzigkeit von den anderen angewiesen ist. Birndorfer, Birndorfer, passen Sie auf, dass Ihnen das nicht nur einmal recht leid tut. Das wird mir nie leid tun, Herr Notar. Ein Heiland hat sich auch nicht leid tun, dass er im Steuer auf die Welt gekommen und am Kreuz gestorben ist. Bei den Kapuzinern angekommen, verschloss sich Johannes durch den völligen Verzicht auf seinen Anteil am väterlichen Vermögen die Rückkehr zur Welt. In den beiden Probejahren vor dem Noviziat findet man ihn zuerst im Kloster zu Altötting, bereits an der Seite des Pförtners als Gehilfen und dann als Krankenwärter in Burghausen. Von da kommt er nach Laufen ins Noviziat. Dort legt er das geweihte Ordenskleid an und rüstet sich zu noch schwereren Kampfproben im geistlichen Leben. Jeden freien Augenblick versenkt er sich ins Gebet, das ihn zu Gott emporhebt. Thank you. Aber der Novize lebt nicht nur dem Gebet, er richtet auch seinen Alltag nach geistlichen Grundsätzen ein. Er fasst einen Lebensplan. Erstens will ich es mir recht angewöhnen, mich allzeit in die Gegenwart Gottes zu stellen. Zweitens will ich mich recht oft fragen, wenn Kreuz und Leid kommen, wozu bist du da? Drittens will ich das Ausgehen aus dem Kloster meiden, so viel ich kann. Viertens will ich mich recht bestreben, die Bruderliebe in mir und in anderen zu bewahren. Fünftens will ich das Stillschweigen genau beobachten, um mit Gott desto besser reden zu können. Sechstens will ich mich bei Tisch immer in die Gegenwart Gottes stellen und diejenigen Speisen mir versagen, wo ich am meisten Lust hätte. Siebtens will ich in den Chor immer gleich gehen, sobald mich das Glöcklein ruft. Achtens will ich den Umgang mit dem anderen Geschlechte vermeiden, ausgenommen, wenn der Gehorsam ein Amt auferlegt, wo ich mit ihnen umgehen muss. Neuntens will ich dem Gehorsam immer genau und pünktlich nachkommen. Zehntens will ich an die heiligen Regeln mich immer festhalten und niemals, auch nur fingerbreit, davon abweichen, mag kommen, was da will. Elftens will ich mich immer bestreben, eine innige Andacht zu Maria, der seligsten Jungfrau, zu haben und mich recht bestreben, ihren Tugenden nachzufolgen. Mit Tränen in den Augen vor innerer Ergriffenheit, mit der Freude eines Steuermannes, der in den Hafen einfährt, und mit der Großmut eines Helden, der triumphierend sein Leben gibt, kniet Konrad am Ende seines Probejahres an den Stufen des Altars, legt seine Hände in die des Oberen und spricht den feierlichen Eid seiner unwiderruflichen Hingabe an Gott. Ich gelobe und verspreche Gott dem Allmächtigen, der allerseligsten Jungfrau Maria, dem heiligen Franziskus, allen Heiligen und euch, Vater, die ganze Zeit meines Lebens zu halten, die Regel der mindern Brüder, lebend in Gehorsam, ohne Eigentum und in Keuschheit. Von nun an ist er nicht mehr Johannes Birndorfer, sondern Konrad von Partzam. An der Pforte wird Konrad die vielen Jahre seines Ordenslebens verbringen. Sein Bart wird weiß werden, Runzeln werden seine Stirn durchfurchen, sein Körper wird sich krümmen. Vor seinen Augen werden Leute jeglichen Ranges und Standes die Schwelle überschreiten. Sein Herz aber wird stets für alle gleich unermüdlich und gleich ruhig schlagen. Konrad verlangte keineswegs nach der Klosterpforte. Er hasste ja den Lärm der Welt und sehnte sich danach, fern von ihr, den Menschen unbekannt, in stiller Einsamkeit zu leben. Wundert euch jedoch nicht, wenn auch hinter dieser Pforte sich Neid, üble Nachrede und gehässige Verbitterung kundtaten. Wundert euch auch nicht, wenn der Pförtnerdienst dem demütigen Kapuziner anfangs hart fiel, ihm nicht geringe Unannehmlichkeiten und schwere, angstvolle Stunden verursachte. In dem Seligsprechungsprozess vor dem Diözesangericht Passau wurde auch die Aussage des Bruders Gilbert Spiegel aufgeschrieben, der 23 Jahre mit ihm im Kloster und 19 Jahre hindurch sein Gehilfe an der Pforte war. Ja, er hat mir's erzählt, dass er gleich nach dem Noviziat in Laufen als Pförtner nach Altötting kommen ist. Ein paar Brüder waren recht garstig mit ihm und wollten ihn gar nicht leiden im Kloster und ihm auch keine Zelle geben. Und der Bruder Konrad hat mir selber gesagt, es war ein harter Anfang für mich. Die alltägliche Arbeit im Kloster wird von den Laienbrüdern verrichtet. Und so wie der neu angekommene Bruder Konrad seinen Dienst an der Pforte versah, waren die anderen Brüder im Garten, in der Schneiderei, in der Tuchmacherei oder in der Küche beschäftigt. So, halt einen Teller her, Bruder Ziprian. Ja, mach doch erst die Milchweidling fertig, die brauchen wir doch gleich wieder. Nicht so langsam, Bruder Thomas und Bruder Ziprian. In einer Stunde muss die Kugel blitzen. Ja, und wenn's nicht blitzt, Bruder Franz? Dann blitzt's und donnert's beim Pater Quartian. Ja, ja, Bruder Thomas, der erst mal schon glauben. Ich hab mir's ausdrücklich angeschafft, dass eine Stunde nach dem Essen die Kugel aufgeräumt sein muss. Da erinnert er uns deswegen noch lang nicht. Oder? Was sagst du, Bruder Ziprian? Ich sag gar nichts. Hast Angst? Angst nicht, aber sonst heißt's gleich wieder im Schulkapitel, der Bruder Ziprian hat sich gegen das Gebot des Gehorsams versündigt. Also, was Gehorsam betrifft, könnt ihr alle miteinander was lernen vom Bruder Konrad. Ja, Fräule, der Bruder Konrad, der weiß, wie man sich bei den Oberen einschmeichelt. Umsonst ist er nicht gleich Bruder an der Pforte geworden. Bist du ihm neidig drum? Das war er noch nie da, dass ein neuer Bruder gleich Pförtner geworden ist. Aber Fräule, wenn man es so macht wie der, kam es in Altäding, gerade ist er vom Kloster in Laufen gekommen, schon hat er sich in Kirchen eingeniert zur Andacht vom Allerheiligsten. Und der Pater Quartian war auch gerade in der Kirche. Das war halt ein Zufall. Ja, Zufall oder nicht. So eine Frömmigkeit macht Eindruck. Und erst nach seiner Andacht hat er an der Pforte geleitet. Und dabei ist er wieder am Pater Quartian in den gelaufen. Zufälle natürlich. Bruder Thomas, du hast nicht die richtige Nächstenliebe. Ich bin nicht der Einzige im Kloster, der wo Ärgernis nimmt an der Scheinheiligkeit von dem neuen Pförtner. Ihr wisst es ja selber. 3 Tage lang hat er keine Zellen finden können im Kloster. Ja, weil alle Zellen besetzt waren. Ja, aber dann war da eine frei, weil sie hat müssen vom Pater Quartian aus. Aber jetzt spannt er schon selber, der Pater Quartian. Wieso? Was spannt er? Wie das macht der Bruder Konrad, dass er bei alle gut steht? Geh, Bruder Thomas. Und beim letzten Schulkapitel hat der Pater Quartian sogar gesagt, der Bruder Konrad, der soll sich merken, dass er bei uns das Gnadenbrot isst. Du hast bestimmt so lang neingehetzt in dem Pater Quartian. Nein, ich hab ihn bloß aufmerksam gemacht auf Verschiedenes. Still, halt deinen Mund, jetzt kommt er, der Konrad. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Na, Bruder Konrad, was willst du? Hast nichts mehr zum Essen, Bruder Franz? Für dich? Für die Armen. Ich hab dir schon alles gegeben. Aber gerade sind noch ein paar Kerbezeiner am Pforten gekommen. 2 Männer mit ihren Frauen, eine Großmutter und 7 Kinder. Und die haben Hunger. Es tut mir leid, wenn ich nichts mehr hab. Aber schau, Bruder Franz, da liegt dir nur drum Wurst. Das ist für heute auf die Nacht. Sei nicht hartherzig, Bruder Franz. Deine Kerbezeiner, denen schaut der Hunger aus die Augen raus. Und wenn ich ihnen jetzt die Wurst gebe und ein Brot dazu, dann wäre geholfen für den Hunger. Ja, mei, das sagst du leicht. Und heute auf die Nacht geht's mir ab für die Brüder. Du musst auf Gott vertrauen, Bruder Franz. Ja, ja, das tue ich schon. Aber sei mir nicht böse, wenn ich das sag, Bruder Konrad. Seit du bei uns bist, werden unsere Portionen von Tag zu Tag kleiner. Weil du alles verschenkst an die Armen. Und das kommt alles wieder rein, was man die Armen gibt. Glaub mir's, Bruder Franz. Meinst? Na ja, dann nimm's in Gottes Namen. Und wir anderen? Was essen wir? Du kommst nicht zu kurz, Bruder Thomas. Ja, aber die Wurst geht uns doch ab. Das kannst du nicht sagen. Es ist noch nicht auf die Nacht. Kannst du vielleicht zaubern? Das nicht. Aber beten kann ich. Und wer bittet, wird erhört. Also geh, Bruder Konrad, nimm die Wurst mit und gib's die Leid. Sie werden's schon brauchen, wenn du sagst. Geht's gut, Bruder Franz. Jetzt ist mir ein großer Sturm vom Herzen gefallen. Vergeht's gut, euch alle miteinander. So ist's recht. So ist's recht. Der tut sich leicht. Verschenkt wieder unsere Sache. Da kann man leicht Pförtner werden. Er gehört sie nicht für sich. So? Fallst du auch schon auf seine salbungsvollen Reden ein? Jetzt sei einmal stark, Bruder Thomas. Ich kann da gar nicht mehr zuhören. Es ist alles Wahrheit. Was du halt Wahrheit nennst. Jetzt hört's einmal auf mit dem dummen Gerät und schaust, dass fertig wird's mit der Arbeit. Da, jetzt kommt der Pater Guardian schon zum Kontrollieren. Komm her. Ja, ja. Marco, gibt's eine schöne Strafpredigt? Bruder Franz? Ja, Pater Guardian? Das wollte ich sagen. Schicken's gleich den Bruder Cyprian und den Bruder Thomas nach Neuötting auf die Bahn. Da ist nämlich eine große Kiste mit geräucherter Wurst und Gesächten aus Regensburg angekommen. Als Geschenk von einem Wohltäter. Ja, sowas. Ein Gesächt. Ja, ja, gerade im Moment habe ich's erfahren. Das können wir brauchen, Pater Guardian. Ich schicke die zwei sofort. Ist gut. Na, sind Sie jetzt zufrieden mit Ihren Helfern? Arbeiten Sie ein bisschen flinker, die zwei? Hm? Ja, ja, ich kann mich nicht beschweren. So, ja, dann macht's mir nur so weiter. Dann ist schon recht. Na, und was sagst du jetzt, Bruder Thomas? Ich? Nix. Gehen wir auf Bahn. Aber hat uns nicht der Bruder Konrad vorausgesagt, dass wir uns nicht Sorgen brauchen wegen dem Essen heute auf die Nacht? Ja, das hat er gesagt. Das war ein Zufall. Ja, natürlich. Was du nicht verstehst, ist ein Zufall. Und was ein Zufall ist, das hältst du für Absicht. Gerade wie du es halt brauchst. Du musst dir ein Beispiel nehmen an deinen Namenspatron. Der hat auch gezweifelt. Aber dann hat er geglaubt. Bekannt erhebt sich das Altöttinger Kloster im Schatten des Heiligtums der glorreichen Jungfrau. Ihre milde Güte zieht alljährlich Tausende und Abertausende von Wallfahrern aus Bayern, dem übrigen Deutschland und anderen Ländern an. Es würde unserer heiligen Religion nach unseren menschlichen Begriffen das Herzstück fehlen, hätten wir nicht auch eine himmlische Mutter. Zu dieser himmlischen Mutter seid ihr, liebe Pilger, gekommen, hierher nach Altötting, dem uralten Heiligtum der Mutter Gottes. Jeder von euch möchte sich hier bei der Mutter. Könnte die Scharen von Andächtigen zählen, die an die Pforte der hilfreichen Kapuziner klopften und den heiligen Pförtner um ein gutes Wort, einen kleinen Dienst, ein Stück Brot, einen erfrischenden Trunk, ein liebes Andenken und um Trost in ihren Anliegen baten. Die bischöflichen Richter in Passau hatten noch ein Dokument des Bruders Gilbert vor sich liegen, das von einem besonderen Vorrecht des Pförtners berichtete. Solange der Bruder Konrad an der Pforten war, hat er von jedem Guardian die Erlaubnis gehabt, dass er Bier ausgeschenkt hat an die Fremden. Aber wie dann der Pater Chrysologus Guardian worden ist, wollte er Schluss machen mit dem Brauch. Und er hat eigens angeschafft, es soll niemand mehr ein Bier ausschenken ohne seine Erlaubnis. Das hat die Pilger aus München nicht passt. Die wollten bei dem alten Brauch bleiben und sich ein Bier geben lassen an der Klosterpforten. Aber der Pater Guardian war, wie gesagt, dagegen und er schärfte dem Bruder Konrad noch eigens ein. Nein, Bruder Konrad, die Wallfahrer kommen nicht wegen Brot und Bier nach Altötting, sondern wegen der heiligen Mutter Gottes. Ich wollte es Ihnen nur sagen, Pater Guardian, noch gar nie war dies anders. Die Wallfahrer aus München haben nach Predigt und Hochamt im Kloster alleweil noch ihr Brot und Bier gekriegt. Ja, schon, aber wir sind doch keine Wirtschaft. Aber die Vorgänge von Pater Guardian haben den Brauch eingehalten. Brauch, ist alles gut und schön. Aber wenn er das Kloster ruiniert? Das wollen wir nicht hoffen, Pater Guardian. Genug, Bruder Konrad, was ich gesagt habe, bleibt. Die Wallfahrer kriegen kein Brot und kein Bier. Ja, aber... Was anders ist es natürlich mit den Armen. Für die gilt das Verbot natürlich nicht. Ich fürchte halt nur, dass die Wallfahrer einen Aufruhr machen. Wenn sie gerade vorher gebeichtet und kommuniziert haben, das wäre ja traurig. Na ja, weil sie meinen, sie sind im Recht. Also da ist jedes Wort zu viel, was wir darüber reden, Bruder Konrad. Ich als Guardian spreche das Verbot aus und Sie haben sich daran zu halten. Jawohl, Pater Guardian. Na also, ich gehe jetzt außer Haus. Während der nächsten 3 Stunden bin ich für niemanden zu sprechen. Jawohl, Pater Guardian. Und damit es Ihnen nicht zu viel wird an so einem strengen Tag wie heute, Bruder Konrad, lasse ich Ihnen ja den Bruder Cyprian als Helfer da. Geht's gut, Pater Guardian. So, er ist fort und wir sitzen da. Das hat er schlau gemacht. So darfst von einem Vorgesetzten nicht reden, Bruder Cyprian. Du wirst es schon noch erleben. Die steinigen uns ja, die Münchner, wenn wir denen kein Brot und kein Bier geben. Werden schon vernünftig sein. Das können wir gleich ausprobieren. Jetzt kommen schon die Ersten. Merkt ihr das, Bruder Cyprian? Was uns der Gehorsam auferlegt, müssen wir tun, auch wenn es uns schwer gemacht wird. Also, jetzt waren wir da, Bruder Konrad. Was Brotzeit herkriegt? Es tut mir leid, lieber Mann. Heuer gibt's keine Brotzeit. Du weißt gut. Okay, spiel mich da nicht so an. Ich kann da nichts anderes sagen. Ja, und wo soll man nachher hingehen mit unserem Durst und unserem Hunger? Vielleicht in die Wirtschaft. Das ist am besten. Den schau, komm, in die Wirtschaft. Was in die Wirtschaft? Ja, deswegen fahren wir nach Altötting und laufen uns Bierswund, dass wir uns in Altötting ein halbes Bier und ein Stück Brot kaufen müssen. Nein, da bleiben wir gleich lieber im Minger, nicht? Es ist so, lieber Mann. Ihr müsst euren Durst im Wirtshaus lesen. So, meinst du? Ja, freilich. So, und jetzt kommen die anderen. Der große Haufen. Ja, da bin ich bloß neugierig, was du denen sagst. Bruder Konrad, grüß dich. Grüß Gott, Bruder Konrad. Grüß Gott, Bruder Konrad. Grüß Gott. Hast du schon ein Hektoliter Fassl hergerichtet? Heute haben wir einen kreislichen Durst. Ja, der wird euch gleich was verzeihen mit eurem Durst. Ja, wieso denn? Heuer gibt's kein Bier, sagt er. Was? Kein Bier? Kein Bier gibt's auch. Ja, der macht ja Spaß. Seit Jahr und Tag trage ich's mich nach Kreuz schon nach Altötting. Das ist das schönste und schwerste von allen Wallfahrerkreuz. Und allebei habe ich da im Kloster mein Brotzeug gekriegt nach dem Hochamt. Verstanden? Ja, wir haben da alle noch was zum Trinken gekriegt. Jetzt mal. Ja, du kennst mich doch, Bruder Konrad. Natürlich kenne ich die. Und heuer sind wir 1200 Männer und Weiber. Freut euch das nicht, Klosterbrüder? Das freut uns schon. Dann fahrt's nur raus mit dem Bier und mit dem Brot. Es tut mir leid, aber heuer gibt's keine Brotzeit und kein Bier. Was? Was? Ja, jetzt habt ihr es selber gehört, das hat er zu mir auch gesagt. Aber bei uns kommt er nicht auch damit. Los, Bruder Konrad, Bier her. Durst haben wir. Liebe Leute, ich hab's euch doch schon gesagt. Was, du willst uns kein Bier geben? Da haben wir ein Recht drauf, wir Wallfahrer aus Münge. Ich bitte euch recht schön, geht's wieder. Nix wert gegangen, da blieben wir. Und wenn er nicht gleich pariert, dann kann er uns von der ungemütlichen Seite kennenlernen. Moment, Bruder Konrad, ich hab was in meiner Zellen liegen lassen. Ich komm gleich wieder. Da schaut her, der eine läuft zu mir eine Wiese. Der bringt's fast an Schnecken, bringt er. Also jetzt hört aber der Spaß auf, Bruder Konrad. Wenn's Bier nicht in 3 Minuten da ist, demolieren wir dir die ganze Pforten. Ihr seid doch vernünftig. Schwarzer Bruder, Schwarzer! So was Scheinheiliges, hä? Da beten zum Knirgeln zueinander in der Kirche und wenn ein hungriger, durstiger Wallfahrer kommt, dann schicken sie weiter. Ich soll es selber gehalten. Also du nicht lang um. Gib uns ein Bier. Ich kann's euch nicht geben. Dann holen wir's uns mit Gewalt. Auf, Männer! Aber was macht's denn um Gottes Willen, Leid? Ihr dürft's da nicht durch die Klausur. Sind ja Frauen unter euch. Ihr begeht zur Sünd, wo ihr gerade beicht und kommuniziert habt. Ja, der Stadtleid, da hat er schon recht. Nein, also das darf man nicht machen, lasst das sein. Ja, aber was ist denn mit unserem Bier? Naja, das kaufen wir uns in Guts Namen. Aber das nächste Jahr, da bleiben wir in Minga, da brauchen wir uns nicht blasen an die Fürsläufer. Uns hast du gesehen? Ja, scheinheiliger Tropf. Geiz, komm du, und brauchst noch mal da. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie sagen. Herr, vergib ihnen. Lächelst schweigend dem zu, der dir Unrecht tut. Du dienst dem, der deiner spottet. Angeklagt verteidigst du dich nicht. Beleidigt verzeihst du. Im Guten bekämpft überwindest du jedes Hindernis und ringst dich zum Siege durch. Alles wird groß durch dich, du heldenhafte Tugend. Und eine Klosterpforte wird Schauplatz und Schauspiel der Großtaten eines Heiligen. Bruder Konrad blieb nicht verschont von übler Nachrede und ungerechter Anklage. Dessen wurde der Notar und Geheime Justizrat Bachmeier Zeuge, und noch nach 60 Jahren erzählte er mit Bewunderung von der Ruhe, mit der Bruder Konrad die falsche Beschuldigung hinnahm. Es war der königliche Bezirkstierarzt Alois Brenner von Vilshofen. Der hat die Anzeige erstattet gegen den Bruder Konrad und hat so lange keine Ruhe gegeben, bis das Gericht Anklage wegen Betrugs gestellt hat. Jawohl. Und jetzt war der gottselige Bruder Konrad angeklagt wegen Betrug. Und der Brenner hat sich überall aufgemandelt und hat überall Großdom mit seiner Heldentat, besonders am Stammtisch. Nur eine halbe, Leni. Gleich, Amtstierarzt. Na, Sie haben einen Durst heute. Ja, wissen Sie, Studienrat, ich trinke auf meinen Sieg. Auf Ihren Sieg? Auf was für einen Sieg denn? Als Vorkämpfer der liberalen Aufklärung in Bayern habe ich Strafanzeige gestellt. Gegen 2 Pfaffen in Altötting. Ah, Sie meinen die Geschichte mit dem Bruder Pförtner vom Annakloster? Ja, dem Bruder Konrad und dem Pater Hader. Ah, Sie wissen also davon? Nur ganz ungefähr. Ah, dann will ich es Ihnen kurz erklären. Mhm. Also komme ich da einmal in den Stall des Bauern Rösch von Ortenburg. Sein Vieh hat die Malung da an solche gehabt. Und wissen Sie, was ich da finde? Ja. Ein Packerl mit geweihten Kräutern. Die Bauern nennen es Rauch. Aber sowas finden Sie doch hier in an jedem Stall. Ja, ja, eben, das ist doch der große Unfug. Die Bauern holen sich aus Altötting den Rauch, geben ihn unter das Futter oder räuchern damit den Stall aus und dann meinen, sie könnten so ihr Viech vor der Krankheit schützen. Na ja. Ein mittelalterlicher Aberglaube ist das, den ich in meinem Amtsbezirk gründlich ausrotten werde. Ja, und glauben Sie, dass Sie Erfolg haben? Ja, aber selbstverständlich. Ich habe ja sofort Klage gestellt beim königlichen Landgericht in Wieshofen. Sowohl gegen den Pater Hader als auch gegen den Bruder Konrad. Mhm. Und zwar wegen Betrug. So, du ist Bier, Herr Amtstierarzt. Ganz frisch angezapft. Ja, danke schön, Leni. Ah, ausgezeichnet. Ich sage ja immer, der Schimmelwirt, der hat den besten Trunk in ganz Vieshofen. Wirklich ausgezeichnet. Ja, wenn es nur schmeckt, Brust. Ja, aber dass ich jetzt auf meine Betrugsanzeige wieder zu sprechen komme, die hat natürlich Aufsehen erregt. In dem klerikalen Bayern stellt ein königlicher Amtstierarzt Betrugsanzeige gegen zwei Pfaffen. Allerhand Mut, Herr Amtstierarzt. Aus Angst vor den Bischöfen haben die Herrn Richter meine Betrugsanzeige umgewandelt in eine Anzeige auf medizinische Pfuscherei. Und der Landdirektor von Vieshofen hat sie weitergegeben nach Passau und der von Passau weiter nach Altötting. Aber die Altöttinger, die kommen nicht darüber hinweg. Die müssen in den sauren Apfel beißen oder vielmehr haben schon hineingebissen. Na, sowas. Ja, ja, seit heute Nachmittag erwartet unser Landgerichtsdirektor den schriftlichen Beschluss. Da wünsche ich Ihnen Erfolg, Herr Amtstierarzt, aber... Ah, was, Sie zweifeln vielleicht daran? Also ehrlich gesagt, ja. Schließlich hängt das doch alles mit dem Glauben zusammen. Und wenn ein Bauer glaubt, dass ihm der Rauch hilft, ist doch noch lang nicht bewiesen, dass der Bruder Konrad euch Tierärzten ins Handwerk gepfuscht hat. Aber das ist doch ganz klar. Ja, und der Glaube besteht schon seit Jahrhunderten. Ja, leider. Das ist ja die Schweinerei. Nein, nein, nein. Und das muss einmal aufhören. Und so wahr ich der königliche Amtstierarzt Alois Brenner von Vieshofen bin, das vermerkt man noch einmal in den bayerischen Geschichtsbüchern, dass ich dem Pfaffen das Betrugshandwerk gelegt habe. Mhm. Anno 1856. Na, wir werden ja sehen. Ah, der Herr Landgerichtsdirektor. Da das kommt ja der Landgerichtsdirektor. Also ich bin selber neugierig. Also guten Abend, Herr Landgerichtsdirektor. Na, jetzt ist also soweit, ne? Ja, jetzt ist es soweit. Na, ich hab's ja gewusst. Unter soweit verstehe ich, der Beschluss ist ergangen. Gegen die Betrüger? Für die Nichtbetrüger. Ja, was wollen Sie denn damit sagen? Ja, Herr Amtstierarzt, Ihre ganze Anklage ist gescheitert am Assessor Bachmeier. Der praktiziert am Landgericht Altötting. Da haben wir also die Lehrbuben hingelassen an diese hochwichtige, prinzipielle Angelegenheit. Oh, der Lehrbub scheint seine Aufgabe nicht ungeschickt gelöst zu haben. Und soweit der Assessor den Sachverhalt schildert, bin ich fast geneigt, ihm recht zu geben. Der Bruder Konrad hat mit größter Ruhe und Einfachheit geantwortet, dass die Leute diesen geweihten Kräuterpäckchen, das naive Vertrauen entgegenbrächten, der liebe Gott werde ihnen seinen Segen geben und Unglück vom Stall fernhalten. Ja, aber hier setzt doch eben der Betrug ein. Aber was wollen Sie? Diese Kräuterpäckchen werden ja unentgeltlich verabreicht. Und zwar schon seit Jahrzehnten. Ja, seit Jahrhunderten. Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass dem Bruder Konrad in keiner Weise eine Betrugsabsicht oder Pfuscherei nachgewiesen werden kann. Und wie Assessor Bachmeier schreibt, war er tief beeindruckt von der unerschütterlichen Ruhe des Bruders. Und von seinem frommen Augenaufschlag, was? Ich weiß nicht, ob es richtig ist, in einem solchen Ton von gläubigen Menschen zu sprechen. Nein, ja. Das Landgericht Altötting hat jedenfalls den Bruder Konrad und den Pater Hader von der Anklage freigesprochen. Aber ich lasse die Sache nicht auf sich beruhen. Ich denke ja gar nicht was dran. Was wollen Sie denn gegen die Entscheidung des Gerichts unternehmen? Ich verkleide mich als Bauer, sodass dieser Betrugsapostel nicht weiß, wen er vor sich hat. Und dann möchte ich wetten, er wird mir einen Anlass geben zur neuen Anzeige. Oh Gott. Die Brüder, die können es nicht lassen, das Volk zu verdummen und zu betrügen. Ich bin, weiß Gott, kein Frömmler, aber einmal habe ich auch Altötting besucht. Schließlich muss man ja sowas gesehen haben. Und da ist mir dieser Bruder Konrad aufgefallen. Ja, woher haben Sie denn gewusst, dass es der Bruder Konrad war? Ich habe mich nach seinem Namen erkundigt. Denn er hat mit einer solchen Andacht und Innerlichkeit bei der Messe ministriert, dass er mir aufgefallen ist. Und, meine Herren, ich glaube, diese Frömmigkeit kann man nicht heucheln. Oh, haben Sie ja Ahnung. Bei dem ist doch Heuchelei Berufssache. Aber ich entlarv ihn. Ich entlarv ihn. In dieser Absicht kam er nach Altötting zur Pforte von St. Anna. Er hatte sich als Bauer verkleidet. Bruder Konrad öffnete ihm, wie allen Rat und Hilfesuchenden. So, du bist der Bruder Konrad? Ja, der bin ich. Ich hab schon viel gehört von dir. Es kommen ja viel Leute zu mir an die Pforte. Weißt, mein Nachbar hat einen Rauch bei dir geholt, dass er einen Stall damit ausreichert und eine kranke Kuh gesund macht. Kannst du mir auch so einen Rauch verkaufen? Du meinst ein Backerl mit geweihten Kräutern? Ja, ja, ein solches meine ich. Das verkaufe ich nicht. Das schenke ich dir. Aber wenn's kranke Viecher gesund macht, ist es Geld wert. Ich zahle gerne einen Magel dafür. Sogar einen Taler. Den Doktor muss ich auch zahlen. Und die sind ganz ausgeschampte, die Viechdoktoren. So. Meinst du? Man soll über niemanden schimpfen. Der Herr Jesus hat nicht einmal über seine Feinde geschimpft, die wo ihn ans Kreuz geschlagen haben. Weißt, dass man einmal was umsonst kriegt und ohne Geld und gleich so was Gutes, das hilft doch gegen jede Krankheit im Stall. Und den Viechdoktor, den sparen wir auch noch. Nein, lieber Mann, so ist das nicht. Ja, du darfst mir gefallen. Wer bei mir ein Backel geweihte Kräuter holt, und dann die Kräuter im Stall aufbewahrt oder ins Futter reingibt, der hofft auf Gottes Segen. Gott soll seinen Stall segnen und das Unglück fernhalten vom Viech. Ob das der liebe Gott tut, ist seine Sache. Dann hilft also der Rauch nix. Ein Viechdoktor kann er nicht ersetzen, der Rauch. Der Viechdoktor kuriert das kranke Viech, aber wenn Gott weiß, dass wer auf ihn vertraut, mit ganzer Zuversicht und um seinen Segen bittet, dem gibt er auch seinen Segen. Jetzt bin ich so gescheit wie zuvor. Und hast noch was dazugelernt? Man soll keinen Menschen in Versuchung führen. Das tut bloß der Satan. Was willst du denn damit sagen? Das, was ich meine. Und was du weißt. Aber jetzt musst du mich entschuldigen. Ja, freile, freile. Vierte Gott, Bruder. Ja, wir bewundern Bruder Konrad von Parzam. Für ihn war die Klosterpforte kein Fenster, um neugierig in die betriebsame Welt zu schauen. Ihr Lärm und ihre Neuigkeiten fanden keinen Widerhall auf seinen Lippen, und keinen Anklang in seinem Herzen. Die Welt ging an ihm vorüber. Nur manchmal hielt sie kurz inne. Bruder Konrad schaute auf sie mit dem Erbarmen und dem Eifer eines Apostels. Und vor allem hat er die Kinder geliebt. Eines jener Kinder, später Handwerksmeisterin Altötting, bezeugte im Seligsprechungsprozess. Ja, da erinnere ich mich noch heute in meine alten Tage. Mei, wie wir unsere Loser gestellt haben, wenn er dahergekommen ist. Und dann haben wir unsere Hände gefällt, so andächtig, wie es noch gerade gegangen ist. Und haben wir nicht mehr von der Mutter Gottes weggeschaut, die wo im Gang vom Kapuzinerkloster aufgestellt ist. Und haben unser Ave Maria Bett oder ein frommes Lied gesungen. Und dann erst sind wir zu unserem Stiegel Brot gekommen. Bigorsche, Bruder Konrad, ist wie aus einem Mund gekommen. Und dann vergeht's Gott und auseinander waren wir. Wie ein Schwarm Tauben, der gefordert worden ist. So hat der Bruder Konrad 41 Jahre lang einen Brotvater gemacht für uns arme Kinder, für die Großen und Kleinen. Und 41 Jahre lang haben wir ihn rausgeleitet. Wo ist er denn, der Bruder Konrad? Wo ist er denn? Er ist heute gar nicht da. Ah, vielleicht für das Brot. Na, der ist sicher hinten. Ja, geht's noch mal rein? Meinst du, dass ich auch Brot kriege? Alle Kinder kriegen eins. Bruder Konrad! Bruder Konrad! Ja, wo ist er denn heute? Ja, wo bleibt denn heute? Sonst war er doch immer da. Bruder Konrad! Bruder Konrad! Kinder, besorgt mir, wenn man ins Kloster kommt. Gelobt sei Jesus Christus! In Ewigkeit, Amen. Gell, ihr möchtet soll ihr Brot? Ja, ich hab's ja schon hergekriegt. Aber zuerst singen wir ein schönes Lied zu Ehren von der Gottesmutter. Ja, das ist mal. Ich war schon eins. So? Ein Marienlied singen wir. Das von den drei Rosen. Es blühen drei Rosen. Habt ihr gesungen, Kinder. So, und jetzt kriegt ihr euer Brot. Da, Annel, das ist für dich. Vergeht's gut. Sing's gut. Und du, Hansel, du kriegst auch eins. Vergeht's gut. Sing's gut. Und du, Pepperl. Vergeht's gut. Sing's gut. Und du, Alice. Vergeht's gut. Ja, und du auch. Vergeht's gut, Konrad. Konrad. Sing's gut. Jetzt geht's mir aber gleich heim. Und macht seine Schulaufgabe. Ja, okay? Ja, Bruder Konrad, da kommt noch einmal zu dir. Grüß Gott, Bruder Konrad. Grüß Gott, Fräulein. Mach auf das Tor. Eine holde Jungfrau steht davor. Ihr kommt zum Essen, nicht wahr? Und ob wir kommen? Ja, fahr einmal was her. Aber schnell, wir haben Hunger. Und was Gutes wollen wir essen, verstehst du? Genau dasselbe, was ihr gottseligen Klosterbrüder schmeißt. Gänsebraten, Wein, Backfisch. Backfisch, da haben wir ja schon einen da. Jung und knusprig. Das Wasser läuft ja nicht mehr zum. Gerade neibeißen möchte man. Was möchten denn Sie, Fräulein? Ein Mist lasse ich lesen. Hm. Weil, wissen Sie, ich komme nächste Woche in die Stadt zum Dernen. Da, schreiben Sie Ihren Namen auf den Zettel. Ja. So. Und ich will auch beten für Sie, dass Sie gesund bleiben, Leib und Seele, in der Stadt drin. Das war das allerwenigste, Jungfrau. Beten, das können wir auch. Rosenkranz beten mit einer geschamigen Jungfrau. Da darf der Herr einen Segen dabei vergehen. Ich glaube, ich gehe jetzt. Seien Sie getrost. Ihnen kann die Stadt nicht an. Sie haben den Schutz von oben. Und von uns Handwerksburschen. Wir können dich auch beschützen. Und wenn du in der Stadt bist, besuchst du uns im Obdachlosenasyl. Da erlebst du das Paradies. Ja, das Paradies. Lärmt's doch nicht so, Burschen. Ihr seid doch in einem fremden Haus. Nicht zu verwechseln mit dem Zuchthaus. Setzt euch jetzt nieder da an den Tisch. Ich bringe euch gleich was zum Essen. Wart's halt ein bisschen. Den drehen wir heute einmal richtig in Tee. Hm? Es heißt doch immer, der führt ein heiligmäßiges Leben, der Bruder Konrad. Der soll seine Sanftmut und seine Geduld einmal an uns ausprobieren. Ich glaube, das sind wir die Richtigen. Ja, aber. Wie viele Jahre Zuchthaus hast du hinter dir, Kollege aus Sachsen? Nö, 2 Jahre. Und ich 5, macht 7. Und du, Kollege? Kann leider nicht dienen, aber mir reichen auch meine 3 Jahre Arbeitshaus. Mensch, 5 Jahre hast du in der Schwedischen Gardine gesessen? Mhm. Einfach bipsch noch einmal. Was hast du denn ausgefressen? Es war nur ein kleiner Besuch in einem Juwelierladen. Und dann kommt der Idiot selber dazwischen. Oh. Ja, wir haben natürlich den Revolver vor die Nase gehalten. Ja, und ihr wisst dann schon, wie es dann weitergeht. Mhm. Nachbarn haben was gehört. Ja, immer wenn man gerade im Reich werden ist, dann kommt was dazwischen. Mhm. Der Teufel soll es holen. Und jetzt ist man froh um die Suppen von den Kapuzinern. Ja, die wollen wir mal erst sehen, wie er serviert. Psst, der, Druckt's ja schon daher. Schaut's doch nur, wie vorsichtig, wie wenn's die feinste Ochsenschwanzsuppe war aus dem Palasthotel. So, da ist eine Suppe. Ja, stell's noch her, Bruder. Was ist denn heute für eine Delikatesse? Ihr seid ein bisschen spät gekommen. Jetzt haben wir nichts mehr wie eine Ruhigerstensuppe. Und hinterher Linsen, dann ist Zuchthausfressen fertig. Den Trick kannst du selber gehalten. Da! Und wenn's dir leid tut, dann schläg's auf, der schöne Ruhigerstensuppe. Gell, du magst das nicht. Dann hol ich andere. Vielleicht schlägt der Küchenbruder noch ein Ei in die Suppen. Seht's, so erzirkt man sich die Brüder. Jetzt bringt er gleich andere. Na guck mal, der fällt dir ja aufs Wort. Psst, passt mal auf. Mir fällt was ein. Was? Jetzt, wo der in Kuchel zurückgeht, könnten wir einmal ein bisschen in seine Kasse reinschauen. Dort, wo das Messgeld reintut. Naja, so ein paar Pfennige wären gar nicht ohne. Aber er hat den Schlüssel sofort abgezogen. Naja, der kommt ja gleich wieder und so ein kleines Hirnbatzel. Nein, nein, du, da mach ich wenig mit. Mir lang ins Arbeitshaus. Ich brauch's Zuchthaus nicht kennenlernen. Ah, was, so ein Depp, der zweimal läuft um eine Suppe für uns Handwerksburschen, der verrat uns nicht. Der ist noch froh, auch wenn er um Christi wohin ein bisschen was aushalten darf. Schon, aber... Ich mach das ganz kavaliersmäßig. Nach 5 Minuten ist er wieder auf der Hehe und mir fort mit der Kasse. 50 oder 100 Mark sind alle weit drinnen. Die können wir uns doch teilen. Ja, aber wenn wir erwischt werden? Na, wer soll uns denn erwischen? Von dem Ganghaus kommen wir gleich nieder in die Kirche und dort machen wir unseren christlichen Servus und verduften schleunigst. Stellt euch doch vor, jeder 30 oder 40 Mark, was wir uns da leisten können. Eine Flasche Schnaps und ein sauberes drum Wein. Das war freilich was. Aber schön Piano. Das ist dem Bruder nicht passiert. Ja, keine Angst, da habe ich Routine. Nicht einmal Kopf gekriegt, der. Der weiß überhaupt nicht, dass das Hirnbatzel von mir ist. So schnell und so schmerzlos tupf hinauf. Ja, wie denn? Raffiniert. Ich lasse ihn was schreiben und dann mit der bloßen Faust. Hör doch mal mit deinem Gemäher auf, er kommt. Ja, wenn das nur gut rausgeht. Psst. So, Burschen, jetzt bin ich wieder da. Ja. Der Küchenbruder hat wirklich noch ein Ei gefunden. Respekt. Bei euch braucht man bloß Bestellen à la carte. Du, na Litschen, das geht ja hier wie das Brezelbacken, Herr Klosterbruder. Und jetzt hole ich gleich noch was für die anderen zwei. Nein, nein, nein, nein. Uns langt schon das Stückel Brot da am Tisch. Weißt, Bruder, ich brauche etwas anderes von dir. Was denn? Geh, sei doch so gut. Schreib mir doch was, so was Ähnliches wie eine Empfehlung. An wen? Ja, an die Caritas in Minger, dass die mir eine Stelle verschaffen. Weißt, ich komm direkt vom Zuchthaus in Straubing. An so einen wie mich beißen sie nicht gern an, die Meister. Ich tät das schon schreiben. Na also. Aber es wär kein Segen für dich, lieber Freund. So, das Arbeiten ist kein Segen. Ihr sagt es da allebei. Ich weiß was anderes für dich. So. Geh zum Pater Chrysostomus in die Kirche. Der sitzt grad beicht und der hilft dir, dass du wieder ein anderer Mensch wirst. Was? Du musst zurückdenken, warum du unglücklich geworden bist. Dann denkst du auch leichter in Zukunft. Ja, was denn du, was ich denk? Ich weiß bloß, dass du Gnade brauchst. Viel Gnade. Das sage ich auch, Kollege. Was? Isst der Suppen und verzicht auf das Geschreibsel. Das ist nicht das Richtige. Und wenn es dir keine Arbeit gibt, dann fegst. Steuern, Raum und Totschlagen brauchst du deswegen noch lange nicht. Bruder Konrad, ich bin ein großer Sünder. Führ mich zum Beichtstuhl. Und als Konrad das letzte Mal seine Heimat aufsuchte und aus der Verschlimmerung seines gesundheitlichen Zustandes den letzten und nicht mehr fernen Abschied hienieden vorausahnte, da schleppte er sich als ergrauter Pilger zu jenen geheiligten Stätten, an denen er in der Jugend seine ganze Seele mit all ihrem Hoffen ausgegossen hatte. Von dem letzten Aufenthalt Bruder Konrads in seiner Heimat erzählte die Venusbäuerin Elisabeth Bachmeier den bischöflichen Richtern in Passau. Anno 1890 bin ich als Bäuerin auf den Venushof gekommen. Damals hat noch die Schwester von dem Gottesdiener die Resel gelebt. Mein Mann war ein Großneffe von Bruder Konrad, ein Sohn von der Crescentia Bachmeier, Wirtin in Schönburg und ein Enkel von der ältesten Schwester Maria. Ja, ich glaube 1892. Und ganz gewiss auf Matthäi am 21. September. Da ist der Bruder Konrad mit der Eisenbahn in der Station Karpfham angekommen. Und von dort hat ihn mein Mom in Geiwagel abgeholt. 4 Tage war er bei uns. Und alles auf dem Hof hat sie Meisel stattgehalten, aus lauter Respekt vor dem Bruder Konrad. Schon um 4 Uhr in der Früh ist er allerweil aufgestanden, zum Kirchgang nach St. Wolfgang und Weng. Als er das letzte Mal zur Kirche von Weng ging, führte ihn sein Weg über Wiesen und Felder. Auf einem Acker stritten sich 2 Bauern. Geht doch so, geht doch. Krieg mich, Bauer! Ja, was merkst du denn? Verschaut die Fell nicht! Ja, warum? Verschauen siehst du nicht? Beim Acken? Siehst du nicht, dass du ganz drum reinackerst? Gell, mir. Das bissel da. Ja, jetzt mal ein bissel. Dann geht drum Schluss mein ganzer Acker. Geh, reg dich doch nicht auf, Wiesbauer. Du zahlst auf keinen Fall drauf. Ihr habt einen Grenzstall sowieso um ein Stück weiter reingesetzt. So? Wer sagt denn dir das? Na, alle Leute wissen es im Dorf und sagen, dein Vater hat einmal in der Nacht... Ja, jetzt möchtest du meinen Vater zum Lumpen machen. Ich sag nur, was die Leute erzählen. Und warum hat sich dein Vater gefallen lassen? Ja, weil er ein friedlicher Mann war und weil er nicht streiten wollte. So, und mein Vater war ein Gauner. Das hab ich nicht gesagt, aber... Aber den Grenzstor hat er versetzt. Du, die Sorge, der Krimi Bauer. Wenn du dies nicht zurücknimmst, ich brauch nichts zurücknehmen. Und dass du es gleich weißt, jedes Kerl, was auf meinen Grund saßt, grabe ich einzeln aus. Für jeden Zentimeter, wo du mir reinackerst, da verklage ich dich. Kriegsmasse. Ja, das tat dir gleich schauen, du Geizkrung, du Windiger. Ja, lieber ein Geizkrung, wie ein Ehrabschneider. Und der Dieb. Ja, du nimmst was von deinen Schuhen, was? Also, Krimi-Bauer, ich lass nicht Spaß mit mir, verstehst du? Ja, nicht. Die Gosel hauen da rum, dass das so... Das probiert, das probiert, so aber willst du Mann, schämt euch nicht. Was willst denn du, Kapuziner? Schämt euch denn nicht? In der Früh, wo andere Leute zur Kirche gingen, hebt sie die Faust gegeneinander. Ja, weil man eingegackert hat. Ja, und sein Vater hat einen Grindstor versetzt. Von euch zwei ist er jeder ein Streithansel. Aber dazu sind wir Menschen... Nicht auf der Welt, dass wir miteinander raufen und einander Schlechtigkeit nachsagen. Wir sollen uns am Herrgott eine Freude machen und Frieden halten. Oh, schau dir selber, einen ganzen Schuhbrot hat er reingackert bei mir. Und gestern dem Grund? Ja, ich hab nichts an Herschinger. Du wirst noch mal mehr Herschinger, wenn du stirbst. Ja, und das denke ich noch lange nicht. Aber keiner... kommt dem Tod aus. Kein Bauer, kein Kaiser und kein Papst. Und dann ist er jeder zufrieden mit dem bisserl Platz, den sein Sarg braucht. Und dann ist er jeder um das froh, was er Bett hat und was er Gutes tun hat in seinem Leben. Ja, wie's Bauer, was der Bruder da sagt. Nee, sagen. Reden kann man leicht. Jetzt leiten sie zusammen und ich muss in die Mess. Ich bete für euch. Der braucht nicht für uns beten. Vielleicht schaut's nichts. Deswegen bestehe ich genauso auf mein Recht. Ja, ich verwehr das ja nicht. Und ich versprich das, Wiesbauer, ein zweites Mal passiert mir das nicht mehr, dass ich auf deinen Grund niederackert. Ja, du bist ja der alte Kapaziner bekehrt. Ich muss ihm recht geben. Auch jeder von uns rucht und tracht, dass er genug kriegt. Und wie lange dauert's? Dann langt unser enge Grüben. Warum redet der Kapaziner so? Weil er jetzt schon nichts hat. Aber er hat schon mehr gehabt wie jeder von uns zwei. Er war der Venusbauer, schau, ist vor 43 Jahren ins Kloster gegangen und hat alles hergeschenkt. So, das ist er. Ja, das aber ist er. Aber den habe ich schon gehört. Ja, ja, und drum lassen wir auch von ihm was sagen. Warum? Weil er mit gutem Beispiel vorangegangen ist. Ja, vertragen wir uns wieder, Wiesbauer. Na ja, von mir aus gehe ich mit Bauer. Wie weiß, Wiesbauer, gehen wir rein in die Kirchen. Heute singen die Kinder. Na ja, gehen wir. Konrad kehrte nach Altötting zur Klosterpforte zurück. Schon nach 2 Jahren sollte sie für ihn der Eingang zum Paradiese sein. Ruhe nunmehr aus, du ergrauter Held der Liebe, der Stärke und des Glaubens. Du hast zwar nicht die Alpen überschritten, noch die Meere überquert, doch du warst mehr denn 40 Jahre unentwegter Wächter in einem Gehorsam, der auch das niedrigste Amt zum Ritterdienst Christi erhöht und es an Verdienst den edelsten Unternehmungen gleichstellt. Der Lebenskreis des Heiligen war geschlossen. Bruder Konrad hatte bereits das 75. Lebensjahr überschritten. Durch Arbeit, Bußwerke und Krankheiten war sein Körper geschwächt. Aber immer noch schleppte der Greis mit unendlicher Geduld Körbe mit Brot und die kupfernen Krüge mit Bier für seine Armen und Handwerksburschen. Immer noch eilte er Trepp auf, Trepp ab, um die Patres an die Pforte oder in die Kirche zu holen, obwohl ihn die Füße kaum mehr trugen. Am 18. April 1894 ministrierte er seinem Guardian zum letzten Mal bei der Frühmesse. Nachmittags 2:30 Uhr, nach der Vesper, kam er ganz erschöpft zu seinem Vorgesetzten. Jetzt geht's nicht mehr, Pater Guardian. Der Obere schickte ihn zum Krankenbruder, zum Bruder Primus. Dieser wurde Zeuge, wie sich ein Diener Gottes auf den Abschied vom Leben vorbereitet. Er hat seine letzte Kraft zusammengenommen und ist über die steile Stirn zu mir rauf in die Schneiderei und hat um eine Krankenzelle bitt. Ich hab's ihm gleich angesehen, dass er todkrank war. Und dann hat er sich in der Mutter Gotteszelle niedergelegt, wo ihn der Obere hingeschickt hat. Er war aber gar nicht verdrossen, im Gegenteil, ganz ruhig und gefasst. Hände und Füße waren ohne Kraft. Er hat auch nicht das Geringste verlangt. Kein Arzt, keine Medizin, keine Schmankerl, keine Bequemlichkeit, keine separate Aufmerksamkeit und Pflege. Bloß eins hat er gesagt. Staat und ergeben. Ich brauche bloß eine Ruhe. Ein bisschen Ruhe. Dann wird's schon wieder besser. Dann geht's schon wieder. Nach dem Empfang der letzten Ölung und der Generalabsolution küsste er die Hand des Vorgesetzten und stammelte mit Tränen in den Augen. Geht's gut, Pater Quartian. Und auf die Frage, ob er sich vor dem Sterben fürchte, antwortete er, wie Gott will. Um 7 Uhr war die Klosterfamilie im Chor zum Nachtgebet versammelt. Bruder Konrad lag still und ohne mit einem Wort über seine Schmerzen zu klagen in der Zelle. Da läutete es 2-mal kurz nacheinander an der Pforte. Bruder Konrad glaubte, sein Gehilfe habe das Glockenzeichen überhört, stand von seinem Lager auf und trat mit brennender Kerze über die Schwelle. Er rief nach dem Bruder Diodat. Ein Novize, der an der Muttergotteszelle vorüberkam, konnte ihn gerade noch in seinen Armen auffangen, sonst wäre er zusammengebrochen. Patres und Brüder trugen den Sterbenden auf sein Lager zurück. Während er mit dem Tode rang, sprach ein Pater die Sterbegebete. Von den Türmen Altöttings läuteten die Aveglocken. Mit lächelndem Mund und aufwärts gerichtetem Blick hauchte Bruder Konrad seine Seele aus. Er gab Zeugnis dafür, wie wahr das Bekenntnis des heiligen Augustinus ist. Es erheben sich die Unwissenden und Einfachen, die Demütigen und die Kleinen und reißen das Himmelreich an sich.